Let's pray. Lass uns beten. Father in heaven. Vater im Himmel. Thank you for this evening. Danke für diesen Abend. And I pray that you'd bless these words. Und ich bete, dass du diese Worte segnen mögest. To our hearts. In unserem Herzen. To the glory of Jesus Christ. Zur Herrlichkeit Jesu Christi. Your son. Deines Sohnes. Amen. Amen. Okay, we're in the book of Nehemiah. Wir befinden uns im Buch Nehemias. And we have a vision. Wir haben eine Vision. Nehemiah has a vision. Nehemia hat eine Vision. And this vision is to rebuild the walls of Jerusalem. Und die ist folgende, dass er die Mauern Jerusalems wieder aufbauen möchte. In the year 539, 50,000 Jews went back to Judea. Im Jahr 539 gingen Juden zurück nach Jerusalem, after 70 years of captivity. Nach 70 Jahren Gefangenschaft. God sent them into captivity. Gott hat sie in diese Gefangenschaft geschickt. Because of their unfaithfulness. Weil sie untreu waren. God also had sent the 10 tribes to the north in captivity. Gott hat auch die 10 Stämme aus dem Norden in Gefangenschaft geschickt. In 721 BC. In 721 vor Christus. Over 100 years before. 100 Jahre vorher. Because they were unfaithful. Weil die auch untreu waren. And this is the theme for tonight. Und das ist das Thema für heute Abend. Unfaithfulness. Untreue. And what it means. Was das bedeutet. And how it has destroyed the testimony of Jesus Christ here in Europe. Und wie es das Zeugnis Jesu Christi hier in Europa zerstört hat. We are living in a post-Christian culture. Wir leben in einer Kultur nach dem Christentum. We are living in a culture that does not write about Christianity in the newspaper. Wir leben in einer Kultur, wo in den Zeitungen nichts vom Christentum zu lesen ist. We're living in a culture that does not tell people about what's happening here tonight. Wir leben in einer Kultur, wo die Menschen nicht darüber lesen können, was zum Beispiel hier heute Abend passiert. Christianity is looked down upon. Das Christentum wird verachtet. It's something of the past. Es ist etwas, was der Vergangenheit angehört. Das versagt hat. Society. Die Gesellschaft. And now society is looking for something else. Hat nicht das bekommen, was sie brauchte. Jetzt sucht sie etwas anderes. So the walls, the testimony of Jesus Christ. Die Mauern, das Zeugnis Jesu Christi also, has been torn down. Wurde abgerissen. The devil has done it. Das hat der Teufel gemacht. But God has allowed it. Aber Gott hat es auch zugelassen. Because of unfaithfulness. Wegen Untreue. And last week we spoke about Nehemiah's prayer. Letzte Woche sprachen wir vom Gebet des Nehemia. How it was in the plural. Wie das im Plural war. He didn't say our fathers have sinned. Er sagte nicht unsere Väter haben gesündigt. He said we have sinned and our fathers. Wir und unsere Väter haben gesündigt. And if God is going to hear the prayer of the church, und wenn Gott das Gebet der Gemeinde hören soll, in Austria, in Österreich, we need to start to begin to pray in the plural. Müssen wir beginnen, im Plural zu beten. Not that church is legalistic. Nicht jene Gemeinde ist gesetzlich. And that church is intellectual. Und jene ist intellektuell. And that church is sleeping. Jene schläft. But oh Lord God, we are intellectual. Sondern oh Herr Gott, wir sind intellektuell. In a bad way, I'm saying. Auf schlechte Art und Weise. We are sleeping. Wir schlafen. We are legalistic. Wir sind gesetzlich. We are Laodicean. Wir sind laodiceisch. If it's in Austria in the churches, it's in us. Wenn es in Österreich in den Gemeinden vorkommt, ist es auch in uns. And we need to pray as one body. Und wir müssen beten als ein Leib. Now I want to pick up the story in verse 8. Ich möchte weitermachen mit der Geschichte in Vers 8. Nehemiah begins to pray. Nehemia beginnt zu beten. Remember the word which thou didst command thy servant Moses. Denke doch an das Wort, das du deinem Knecht Mose geboten hast. Saying, if you are unfaithful, indem du sprachst, werdet ihr treulos handeln. I will scatter you among the peoples. Dann werde ich euch unter die Völker zerstreuen. Now this parallels Revelation 2. Das geht parallel mit Offenbarung 2 and 3, und 3. The seven churches of Asia Minor. Die 7 Gemeinden in Kleinasien. Some of them were unfaithful. Manche von denen waren untreu. The church of Ephesus, die Gemeinde Ephesus, was doing all these wonderful things, hat wunderbare Dinge getan, but had lost its first love. Aber sie hatten ihre erste Liebe verlassen. They were looking to themselves. Sie erwarteten alles von sich selbst. The movement had turned into a machine. Die Bewegung ist zu einer Maschine geworden. And the Lord said, if you don't repent and return to your first love. Und der Herr sagte, wenn ihr nicht Buße tut und zu eurer ersten Liebe zurückkehrt. Which is God's love for us. Was nämlich Gottes Liebe uns gegenüber ist. I will remove your lampstand. Werde ich euren Leuchter entfernen. I will not recognize you as one of my churches. Ich werde euch nicht als eine meiner Gemeinden anerkennen. I will not bless you with my presence. Ich werde euch nicht segnen mit meiner Gegenwart. God is the same yesterday, today and forever. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. And if he scattered Israel, und wenn er Israel zerstreute, he will certainly discipline the church. Wird er auch sicherlich die Gemeinde disziplinieren, züchtigen. Verse 9. Vers 9. But if you return to me and keep my commandments. Kehrt ihr aber zu mir um und bewahrt meine Gebote. This is very important tonight, keeping his commandments. Das ist sehr wichtig heute Abend, seine Gebote bewahren. Which commandments is the Lord speaking of? Über welche Gebote spricht der Herr? For us tonight. Für uns heute. And do them. Und sie tut. Though those of you who have been scattered, who were in the most remote parts of heavens, wenn auch eure Vertriebenen am Ende des Himmels sein sollten, I will gather them from there and bring them to the place where I have chosen to cause my name to dwell. Selbst von dort werde ich sie sammeln und sie an den Ort bringen, den ich erwählt habe, um meinen Namen dort wohnen zu lassen. My commandments, meine Gebote, my name. Mein Name. Verse 10. Vers 10. And they are thy servants. Sie sind ja deine Knechte. Notice the word thy. Beachte das Wort deine. And thy people. Und dein Volk. Whom thou didst redeem by thy great power. Das du erlöst hast durch deine große Kraft. And by thy strong hand. Und deine starke Hand. O Lord, I beseech thee. Ach Herr, lass doch dein Ohr. May thine ear be attentive to the prayer of thy servant. Aufmerksam sein auf das Gebet deines Knechtes. And the prayer of thy servants. Und auf das Gebet deiner Knechte. Now here it is. Jetzt kommt's. Who delight to revere thy name. Die gewillt sind, deinen Namen zu fürchten. Very important. Ganz wichtig. And make thy servant successful today. Lass es doch deinem Knecht heute gelingen. And grant him compassion before this man. Und gewähre ihm Barmherzigkeit vor diesem Mann. Speaking of King Artaxerxes. Da ist die Rede vom König Artaxerxes. Now I was the cupbearer to the king. Ich war nämlich der Mundschenk des Königs. Now turn to 1 John chapter 3. Geh mit zu 1. Johannes Kapitel 3. The testimony of Jesus Christ, das Zeugnis Jesu Christi, is very small today in Europe. Ist heute in Europa sehr klein. In America it's declining all the time. In Amerika nimmt es auch ständig ab. There are churches that are growing and there are churches that are fighting. Es gibt Gemeinden, die wachsen und Gemeinden, and building die kämpfen. The testimony. Und das Zeugnis aufbauen. But for the most part the testimony of Jesus Christ needs to be built. Aber in den meisten Fällen muss das Zeugnis Jesu Christi noch aufgebaut werden, gegründet werden. Now in 1 John chapter 3 we see an amazing parallel to Nehemiah 1. In 1. Johannes Kapitel 3 sehen wir eine ganz erstaunliche Parallele zu Nehemiah 1. Because of unfaithfulness to his commandments, wegen Untreue seinen Geboten gegenüber, the church has been scattered. Wurde die Gemeinde zerstreut. I know more than one person in Vienna. Ich kenne mehr als einen in Wien. Who does not go to church anymore anywhere? Der nirgendwo überhaupt noch zur Gemeinde geht. Because he's fed up with Christianity. Weil er genug hat vom Christentum. Because we the churches have been unfaithful. Weil wir die Gemeinden untreu geworden and sind. And we're unfaithful to something very specific. Und wir sind in einem ganz bestimmten Punkt untreu. Now before I mention it. Bevor ich das erwähne. I want to say this. Möchte ich Folgendes sagen. That our vision to reach people. Dass unsere Vision, Menschen zu erreichen. Before the Lord returns. Noch bevor der Herr zurückkommt. And by the way, there was nearly 60 women yesterday at the first women's meeting. Und übrigens waren gestern beim ersten Frauentreffen über 60 Frauen. And I heard it was just very touching. Und ich habe gehört, dass es sehr berührend war. And this is what we're called to. Und dazu sind wir berufen. To restore the testimony. Das Zeugnis wieder aufzubauen. In this city. In dieser Stadt. In this country. In diesem Land. In this continent. Auf diesem Kontinent. In this world. In dieser Welt. We cannot do it alone. Das können wir nicht allein. We need to do it with our brothers and sisters from one side of Austria to the other. Wir müssen das gemeinsam tun mit unseren Brüdern und Schwestern von der einen Seite Österreichs bis zur anderen. We need to pray as one body. Wir müssen als ein Leib beten. Now, our vision is only as powerful. Unsere Vision ist nur so kräftig. And we are only as motivated. Und wir sind nur so sehr motiviert. As we discern how badly the walls are down. Nur in dem Maß motiviert, in dem wir erkennen, wie schlecht es um den Zustand der Mauern steht. We can live our life wir können from day unser Leben, to day. Leben täglich. Thinking, it's not so bad. Und denken, na, das ist doch nicht so schlimm. I mean, you know, they have a pizzeria over there. Da gibt's eine Pizzeria. There's a cafe house over there. Da gibt's ein Kaffeehaus. We have our church over here. Und wir haben halt die Gemeinde hier. Everything is fine. Alles ist in Ordnung. Is it? Wirklich? I hope that by the end of this message. Ich hoffe, dass bis zum Ende der Botschaft. That we will realize that everything is not fine. Wir erkennen werden, dass eben nicht alles in Ordnung and ist. The severity of the situation that we are living in. Und dass wir die Schwere der Situation erkennen, in der wir leben. Call us. Das sollte uns dazu berufen. To such a vision. Eine Vision zu bekommen. To restore the testimony of Jesus Christ. Das Zeugnis Jesu Christi wiederherzustellen. If not on this continent. Wenn nicht auf diesem Kontinenten. And if not in this country, und nicht in diesem Land, and if not in the city, und wenn auch nicht in dieser Stadt, then at least in our neighborhood, dann wenigstens in unserer direkten Umgebung. 1 John chapter 3. 1. Johannes Kapitel 3. Let's start with verse 18. Vers 18. Little children, let us not love with word or with tongue, but in deed and truth. Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. We shall know by this that we are of the truth. Hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind. By what? Woran? We shall know because of verse 14. Wir werden es wissen, das steht in Vers 14. We know that we have passed out of death into life because we love the brethren. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben hinübergegangen sind, weil wir die Brüder lieben. He who does not love abides in death. Wer nicht liebt, bleibt im Tod. Very important. Ganz wichtig. We have confidence before God when love is in the midst. Wir haben Zuversicht vor Gott, Freimütigkeit, wenn es Liebe unter uns herrscht. Despite all of our weaknesses, trotz all unserer Schwächen, and everything we might go through, und allem, was wir durchmachen müssen, John is confident. Johannes hat Zuversicht. He says, if you love one another, er sagt, wenn ihr einander liebt, you have confidence before God. Habt ihr Zuversicht vor Gott? In verse 20, in whatever our heart condemns us. Vers 20, dass wenn das Herz uns verurteilt. For God is greater than our heart. Gott größer ist als unser Herz. And knows all things. Und alles kennt. This loving one another. Dieses einander zu lieben. Is a very important part of reestablishing the testimony. Ist ein ganz wichtiger Teil dessen, das Zeugnis wieder aufzubauen. They will know you are my disciples. Sie werden wissen, erkennen, dass ihr meine Jünger seid. In John 13:34. In Johannes 13, Vers 34 und 35. Because you love one another. Weil ihr einander liebet. Now, look at verse 21. Beloved, if our heart does not condemn us, Geliebte, wenn das Herz uns nicht verurteilt, we have confidence before God. Haben wir Freimütigkeit zu and Gott. Here it is. Und jetzt kommt's. And whatever we ask, und was immer wir bitten, as a church, als Gemeinde, we receive from him. Empfangen wir von ihm. Because we keep his commandments. Weil wir seine Gebote halten. Now I don't know about you, but when I read the word commandments, wie ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich das Wort Gebote I just have lese, flashbacks, you know, dann kriege ich of bad experience. Schlechte Zustände, weil ich mich an schlechte Erfahrungen erinnere. Of law. Vom Gesetz. Of bondage. Knechtschaft. Of like, oh no, I knew this was gonna happen. Und oh nein, ich wusste, dass das kommt. I thought I was coming to a good church and the commandments are back. Ich dachte, ich bin jetzt endlich in einer guten Gemeinde. Jetzt kommt das Gesetz und holt mich ein. The commandments. Die Gebote. Yeah. But here it is. Listen. But because we keep his commandments. Und hier kommt's. Jetzt passt auf. weil wir seine Gebote halten and do the things that are pleasing in his sight. Und das vor ihm wohlgefällige tun. Now in the next verse he's going to tell us what the commandments are. Und im nächsten Vers sagt er, was die Gebote sind. Verse 23. And this is his commandment. Und dies ist sein Gebot. That we believe in the name of his son Jesus Christ. Dass wir an den Namen seines Sohnes Jesus Christus number glauben. One. Erstens. And number two, and love one another. Und zweitens einander lieben. Just as he commanded us. Wie er es uns als Gebot gegeben hat. Those are the commandments. Das sind die Gebote. Look at chapter 5. Schaut in Kapitel 5. Verse 3. Vers 3. For this is the love of God that we keep his commandments. Denn dies ist die Liebe Gottes, dass wir seine Gebote halten. And his commandments are not burdensome. Und seine Gebote sind nicht schwer. We're not talking about going under the law. Wir sprechen nicht davon, dass ich mich unter das Gesetz begeben muss. We're talking about two commandments that are not burdensome. Sondern es geht um zwei Gebote, die nicht schwer sind. And these are the two commandments we have been unfaithful to. Und das sind auch die zwei Gebote, denen gegenüber wir untreu waren. This is why people despise Christianity. Darum verachten die Leute das Christentum. Because much of Christianity is just law. Weil das meist der größte Teil vom Christentum ist nur Gesetz. It's just religion. Es ist einfach Religion. It's just moral this and moral that. Einfach moralisch hier, moralisch da. Outwardly conforming. Äußerlich macht man alles mit. But no transformation on the inside. Aber innerlich verändert sich gar nichts. It has a form of godliness. Es hat eine Form der Gottseligkeit. But it denies the power. Aber verleugnet die Kraft dessen. Our first commandment, unser erstes Gebot, to believe on the name of the Lord Jesus Christ, an den Namen des Herrn Jesus Christus zu glauben. Nehemiah said the same thing. Nehemiah sagt das gleiche. He said, Lord, give us success. Er sagt, Herr, gib uns Erfolg. Your servants who revere your name. Deinen Knechten, die deinen Namen fürchten. Now this word name, dieses Wort Name, means bedeutet true nature, wahres Wesen. When I speak of the Lord's name, wenn ich den Namen des Herrn erwähne, Immanuel is his name, ist sein Name. It speaks of his nature, das spricht von seinem Wesen, his true nature, seinem wahren Wesen. Matthäus 1:23, his name, sein Name, shall be called Immanuel, wird Immanuel heißen. God with us. Gott mit uns. That's the true nature of Jesus Christ. Das ist das wahre Wesen Jesu Christi. God with us. Gott mit uns. And this is where the testimony has fallen. Und da ist das Zeugnis zerfallen. When the testimony of faith in Christ falls, wenn das Zeugnis des Glaubens an Christus zerfällt, the experience of love for one another falls. Dann zerfällt auch die Erfahrung dessen, dass wir einander lieben. And if the love is not there, und wenn die Liebe weg ist, we don't look to ourselves, schauen wir nicht auf uns selbst, but we look to him, sondern zu ihm. There's the problem. Da liegt das Problem. We have been unfaithful. Wir waren untreu. In revering the name of the Lord. Darin den Namen des Herrn zu ehren. Believing on his name. An seinen Namen zu glauben. The true nature of Jesus Christ. An das wahre Wesen Jesu Christi. That is revealed in the Gospels. Das in den Evangelien uns geoffenbart wird. There are so many theologians today. Es gibt heute so viele Theologen. Who are tearing the Gospels apart. Die Evangelien zerfetzen. Shredding it. Sie zerreißen. And discussing among themselves which verses are true and which verses are not true. Und sich untereinander ausmachen, welche Verse wahr sind und welche nicht. But the gospel, aber das Evangelium, is the testimony of the true nature of God, ist das Zeugnis des wahren Wesens Gottes, as revealed in Jesus Christ, wie in Jesus Christus sichtbar wurde. Hebrews chapter 1, in Hebräer Kapitel 1, verse 2 and 3, Verse 2 und 3. Jesus is the perfect representation of the nature of God. Jesus ist das vollkommene Abbild des Wesens Gottes. Now as we look to the gospel of John, wenn wir uns das Johannes Evangelium you anschauen, see the true nature of Jesus Christ. Sehen wir das wahre Wesen Jesu Christi. In John chapter 1 we see the Son of God. In Johannes Kapitel 1 sehen wir den Sohn Gottes. In the beginning was the Word. Am Anfang war das Wort. And the Word was with God. Und das Wort war bei Gott. And the Word was God. Und das Wort war Gott. And verse 14. Und Vers 14. And we beheld his glory. Und wir sahen seine Herrlichkeit. As of the only begotten of the Father. Die Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes Gottes. That's verse 17, full of grace and truth. Vers 17, voller Gnade und Wahrheit. In verse 14, and he came and he dwelt among us. In Vers 14, und er kam und wohnte unter uns. He took on flesh. Er nahm Fleischesform an. Jesus is the Son of God. Jesus ist der Sohn Gottes. In chapter 2. Kapitel 2. He's the Son of Man. Er ist der Menschensohn. There's a wedding at Cana. Die Hochzeit zu Kana. And his mother comes to him. Seine Mutter kommt zu ihm. The Son of Man. Zum Menschensohn. Son. Sohn. There's not enough wine. Es gibt nicht genug Wein. Just like a mother. So wie eine Mutter halt. And he says to her. Und er sagt zu ihr. Woman. Frau. What are you doing? Was machst du? My time is not yet. Meine Zeit ist noch nicht gekommen. And she says, und sie sagt, do whatever he says. Sagt, was immer er macht, was immer er sagt. And he does his first miracle. Und er vollbringt sein erstes Wunder. The Son of Man. Der Menschensohn. John chapter 3. Johannes Kapitel 3. Jesus is the great teacher. Jesus ist der große Lehrer. Verily, verily, I say unto you. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch. Unless a man is born again. Wenn ein Mensch nicht von neuem geboren wird. He shall never see the kingdom of God. Wird er das Königreich Gottes nie sehen. Wow. Wow. The great teacher. Der große Lehrer. For God so loved the world. Denn so sehr hat Gott die Welt geliebt. That he gave his only begotten son. Dass er seinen eingeborenen Sohn gab. That whosoever believes in him. Damit jeder, der an ihn glaubt. Should not perish but have eternal life. Nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. And this is the judgment. Und das ist das Gericht. That light has come into the world. Dass das Licht in die Welt gekommen ist. But men have chosen darkness. Aber die Menschen haben die Dunkelheit gewählt. John chapter 4. Johannes Kapitel 4. There's a woman at the well. Die Frau am Brunnen. And Jesus is the great soul winner. Und da ist Jesus der große Evangelist. And he will come to the well and say, give me a drink. Zum Brunnen und sagt, gib mir zu trinken. And the woman will say, und die Frau sagt, you ask me for a drink? Mich fragst du, dass ich dir Wasser gebe? I am a Samaritan. Ich bin eine Samariterin. Plus I am a woman. Plus eine Frau. And the Lord responds. Und der Herr antwortet. If you knew the gift of God. Wenn du die Gabe Gottes wüsstest. And who was speaking to you? Kennen würdest und wissen würdest, wer zu dir spricht. You would ask me. Würdest du mich bitten? For a drink. Um Wasser. And he leads her to himself. Und er führt sie zu sich selbst. Right to himself. Direkt zu sich selbst. And she says, you know, I'm going to go tell my husband about this. Und sie sagt, weißt du, ich werde meinem Mann davon berichten. Yeah, why don't you tell your other five husbands too? Ja, sag's gleich deinen anderen fünf Männern auch. I perceive you're a prophet. Ich sehe, du bist ein Prophet. I hear that the Christ is coming. Ich habe gehört, der Christus wird erwartet. You are speaking with him. Du sprichst mit ihm. And the whole place got saved. Und der ganze Ort wurde gerettet. People were coming. Die Menschen kamen. The great soul winner. Der große Evangelist. See, but this testimony about Jesus Christ has fallen. Seht ihr, aber dieses Zeugnis über Jesus Christus ist niedergebrochen. The commandment is to believe. Das Gebot ist zu glauben. On the true nature of Jesus Christ. An das wahre Wesen Jesu Christi. This is where everything starts. Da beginnt alles. This the love that we have for each other. Die Liebe, die wir füreinander haben, is just an effect of this. Ist einfach eine Auswirkung dessen. If our faith in the name of Jesus Christ falls, wenn unser Glaube an den Namen Jesu Christi fällt, the testimony falls. Ist auch das Zeugnis zerstört. And God allows us to be scattered. Und Gott lässt es zu, dass wir verstreut werden. But God is calling us to rebuild. Aber Gott beruft uns dazu, wieder aufzubauen. God is calling us to exalt the name of Jesus Christ. Gott beruft uns dazu, den Namen Jesu Christi hochzuerheben. Begin to build the testimony everywhere we are. Und zu beginnen, überall wo wir sind, das Zeugnis wieder aufzubauen. In school. In der Schule. In work. In der Arbeit, through our words, durch unsere Worte, through our deeds, durch unsere Taten. John chapter 5. Johannes Kapitel 5. There's a man who's sick 38 years. Da ist ein Mann, der seit 38 Jahren krank ist. He's laying near the pool. Er liegt in der Nähe vom And See. The great Teich. Physician comes by. Und der große Arzt kommt. Would you be healed? Möchtest du geheilt werden? Sir, I have no one to put me in the pool. Ja, aber ich habe niemanden, der mich in den Teich hineinträgt. Take up your bed and walk. Nimm deine Trage und geh. And he did. Und er hat es gemacht. Great physician. Der große Arzt. John chapter 6. Johannes Kapitel 6. I am the bread of life. Ich bin das Brot des Lebens. If anyone partakes of me, he will never die. Wer auch immer von mir isst, wird nicht sterben. I am the bread that came down from heaven. Ich bin das Brot, das vom Himmel kommt. The bread of life. Das Brot des Lebens. John chapter 7. Johannes Kapitel 7. He is the water of life. Er ist das Wasser des Lebens. Whoever believes in me. Wer auch immer an mich glaubt. As it is written. Wie es geschrieben ist. From within his soul. Aus seinem tiefsten Inneren. Shall spring forth rivers of living water. Werden Ströme des lebendigen Wassers entspringen. Do you believe tonight? Glaubt ihr heute Abend? Are there rivers of living water flowing inside of you? Fließen in euch Flüsse des lebendigen Wassers inside of us as the church? In uns als Gemeinde? Or have we lost focus on the Lord? Oder haben wir unseren Blick abgewandt vom Herrn? Have we been unfaithful to the great commandment? Waren wir dem großen Gebot gegenüber untreu? To love the Lord your God with all your heart, soul, mind and strength. Den Herrn, unseren Gott, zu lieben mit ganzem Herzen, ganzem Verstand, aller Kraft. And that means to love him for who he is. Und das bedeutet, ihn als den zu lieben, der er ist. Not to give him something because he lacks. Nicht ihm was zu geben, weil ihm etwas fehlt. Wow. John chapter 8. Johannes Kapitel 8. A woman is caught in adultery. Eine Frau wird im Ehebruch ertappt. She's thrown before the Lord. Sie wird vor den Herrn geworfen. We found this woman in the very act. Wir haben die Frau auf frischer Tat ertappt. What's he gonna do? Was wird er machen? What is the true nature of Jesus Christ? Was ist sein wahres Wesen? The crowd is watching. Die Menge schaut zu. The Pharisees are snarling. Die Pharisäer schnauben. They've got rocks in their hands. Sie haben schon die Steine in der Hand. What will Jesus of Nazareth reveal about his father? Was wird Jesus von Nazareth über seinen Vater zeigen? Will he say, stone her? Wird er sagen, steinigt sie? Then we've got him. Dann haben wir ihn erwischt. Then the crowds will hate him. Dann wird ihn die Menge hassen. He looks at them. Er schaut sie an. And says those great words. Und sagt die großartigen Worte. You who have no sin. Wer unter euch keine Sünde hat. Throw the first stone. Der werfe den ersten Stein. And they all left. Sie gingen alle weg. And there was the woman. Die Frau blieb übrig. Woman, where are your accusers? Frau, wo sind die dich anklagen? They're all gone. Sie sind alle weg. Neither do I condemn thee. Auch ich verdamme dich nicht. Go and sin no more. Geh und sündige nicht mehr. This is the name of the Lord Jesus Christ. Das ist der Name des Herrn Jesu Christi. This is what we believe on. Daran glauben wir. This is the great commandment. Das ist das große Gebot. This is where we've been unfaithful. Und da sind wir untreu geworden. And the unfaithfulness reveals itself in the lack of love one for another. Und die Untreue zeigt sich an einem Mangel an Liebe füreinander. Jealousy, Eifersucht, bitterness, Neid, Bitterkeit, talking about people. Hinterm Rücken reden über jemanden. Negativity. Negativität. It's in all of us. Das ist in uns allen. It's natural. Das ist natürlich. But we need to refocus on the Lord over and over. Aber wir müssen immer wieder unseren Blick auf den Herrn richten. And his mercy is new every day. Und seine Barmherzigkeit ist neu jeden Tag. Great is his faithfulness. Groß ist seine Treue. There's a guy in John chapter 9 who's blind from birth. Da war in Johannes Kapitel 9 ein Mann, der blind war von Geburt an. And the Lord says, I am the light of the world. Und der Herr sagt, ich bin das Licht der Welt. And he picks up some dirt, spits on it. Er nimmt ein bisschen Staub, makes a couple of meatballs. Macht ein paar Fleischbälle. No, he sticks the mud in the eyes. Und schmiert dem das in die Augen. He smears it around. Schmiert das herum. He says, go wash. Und sagt, wasch dich. The guy washes and he has eyes. Und der Mann wäscht sich und kann sehen. And he had never seen before. Er hatte vorher nie sehen können. And the Pharisees are criticizing. Und die Pharisäer kritisieren. This man who healed you is a sinner. Der Mann, der dich geheilt hat, ist ein Sünder. And the man says, Und der Mann sagt, whether he's a sinner or not, I don't know. Ob er jetzt ein Sünder ist oder nicht, weiß ich nicht. All I know is once I was blind. Alles, was ich weiß, ist, dass ich einmal blind war. Now I see. Und jetzt sehen kann. That's all I know. Das ist alles, was ich weiß. This is our Lord. Das ist unser Herr. This is the true nature of God. Das ist das wahre Wesen Gottes. As revealed through Christ. Wie es sich durch Christus zeigt. This is the testimony that has fallen in Europe. Das ist das Zeugnis, was in Europa zerbröckelt ist. This is what we are called to reestablish. Und dazu sind wir berufen, es wieder aufzubauen. You don't find this outside. Das findet ihr draußen nicht. You walk down the street, down the Kärntnerstraße. Geht da mal die Kärntnerstraße entlang. You don't find people talking about Jesus. Da findet ihr keine Leute, die über Jesus sprechen. You don't find people singing about him. Ihr seht nicht, dass Menschen über ihn singen. Maybe one or two. Vielleicht ein, zwei. But very rarely. Aber nur selten. The testimony is fallen. Das Zeugnis ist zusammengebrochen. John chapter 10. Johannes Kapitel 10. He is the good shepherd. Er ist der gute Hirte. And he says, I am the good shepherd. Und er sagt, ich bin der gute Hirte. And the good shepherd lays his life down for the sheep. Und der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. I give unto them eternal life. Ich gebe ihnen das ewige Leben. And no man can pluck them from my hand. Und keiner kann sie aus meiner Hand reißen. The good shepherd. Der gute Hirte. John chapter 11. Johannes Kapitel 11. Mary and Martha. Maria und Martha. Lazarus dies. Lazarus stirbt. And they call for the Lord. Und sie rufen den, lassen den Herrn rufen. But he delays 2 days. Aber er verzögert sich. Verzögert sich um 3 Tage. Lazarus was sick, then he dies. Lazarus war krank, dann stirbt er. And Martha says, Lord, if you had been here. Und Martha sagt, Herr, wenn du hier gewesen wärest. My brother wouldn't have died. Wäre mein Bruder nicht gestorben. And the Lord says. Und der Herr sagt. Your brother will rise. Dein Bruder wird auferstehen. Yeah, I know, Lord, on the last day. Ja, ich weiß, Herr, am letzten Tag. But I miss him today. Aber ich vermisse ihn heute. It's paraphrased. Ungefähr so. And she said, didn't I say if you believe you will see the glory of God? Und er sagte, habe ich nicht gesagt, wenn du glauben würdest, würdest du die Herrlichkeit Gottes sehen? I am the resurrection and the life. Ich bin die Auferstehung und das Leben. He that believes in me. Wer immer an mich glaubt. Even if he dies, he'll live. Auch wenn er stirbt, wird er leben. And he that lives and believes. Und der lebt und glaubt, will never die. Wird nie sterben. Do you believe this? Glaubst du das? Then they went to the grave. Dann gingen sie zum Grab. And he repeats the words. Und er wiederholt diese Worte. Did I not tell you if you believe you'll see the glory of God? Habe ich euch nicht gesagt, wenn ihr glauben würdet, würdet ihr die Herrlichkeit Gottes sehen? Nehmt den Stein weg. Father in heaven. Vater im Himmel. I thank you that you always hear me. Ich danke dir, dass du mich immer hörst. And because of all these people around, I pray like this. Und wegen der Menschen hier, die hier sind, bete ich so. Lazarus. Lazarus. Arise. Steh auf. And all the people are like, oh my gosh, und alle Leute schauen, oh, was wird passieren? I got goosebumps. Was wird passieren? Ich habe schon Gänsehaut. And then he comes out. Und dann kommt er raus. And the people go, ah! Und die Leute jubeln. Some people run away, they're afraid. Manche rennen weg, die haben Angst. And he's like coming out. Er kommt raus. And the Lord says, und der Herr sagt, untie him, please. Entwickelt ihn ab, bitte. Before he dies again. Bevor er noch erstickt. John chapter 12. Johannes Kapitel 12. The Lord is coming to Jerusalem. Der Herr kommt nach Jerusalem. And they say Hosanna, Hosanna. Und sie singen Hosanna, Hosanna. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Gepriesen ist der, der kommt im Namen des Herrn. Even the King of Israel. Der, nämlich der König Israels. John chapter 12. He's the King of Israel. Johannes Kapitel 12. Er ist der König Israels. John chapter 13. Johannes Kapitel 13. He is the servant of all. Er ist der Diener aller. As if we hadn't said enough. Als ob wir nicht schon genug gesagt hätten. And he takes the water and he kneels down and begins to wash feet. Und er nimmt das Wasser und kniet sich hin und beginnt Füße zu waschen. And he said, you call me Lord and teacher. Und er sagt, ihr nennt mich Herr und Meister. And you're right. Recht so. Because that's who I am. Denn das bin ich. And if I wash your feet, und wenn ich eure Füße wasche, as your Lord and your teacher, als euer Herr und Meister, and you wash each other's feet, dann wascht auch einander eure Füße. The servant of all. Der Diener aller. John chapter 14. Johannes Kapitel 14. The great consoler. Der große Tröster. Let not your hearts be troubled. Seid nicht betrübt. You believe in God, believe also in me. Wenn ihr an Gott glaubt, dann glaubt auch an mich. In my father's house are many mansions. In meines Vaters Haus sind viele Wohnungen. And I go to prepare a place for you. Und ich gehe, um euch einen Ort vorzubereiten. If these things were not true, I would have told you. Wenn das nicht wahr wäre, würde ich es euch nicht sagen. But I'm going to prepare a place. Aber ich gehe, um einen Ort vorzubereiten. And if I prepare it, und wenn ich es fertig vorbereitet habe, I'm going to come back for you. Komme ich und hole euch. That you can be with me. Damit ihr bei mir sein könnt. Forever. Für immer. Wow. John chapter 15. Johannes Kapitel 15. He is the true vine. Er ist der wahre Weinstock. If you abide in me and my words abide in you. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch. Ask whatever you will, it will be done unto you. Könnt ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch gegeben. This is where we've been unfaithful. Und dort sind wir untreu geworden. This is where the testimony has fallen. Dort ist das Zeugnis zerbröckelt. The name of Jesus Christ has not been exalted. Der Name Jesu Christi ist nicht erhoben worden. And it's more than just writing the name Jesus on a wall. Und es geht um mehr als nur den Namen Jesus auf die Mauer zu schmieren. Jesus. In a bathroom. Jesus. Im Klo. Jesus. Jesus. Jesus. Then you have things like Jesus Christ Superstar. Dann gibt es sowas wie Jesus Christ Superstar. Where Judas is made to be the hero. Wo Judas als Held dargestellt wird. We're not talking about that. Darüber sprechen wir nicht. We're talking about exalting the true nature of Jesus Christ. Wir sprechen darüber, das wahre Wesen Jesu Christi hochzuheben. John chapter 16. Johannes Kapitel 16. He is the giver of the Holy Spirit. Er ist es, der den Heiligen Geist gibt. In verse 7 he says, I tell you something very important. In Vers 7 sagte er, ich sage euch etwas sehr Wichtiges. I have to go. Ich muss gehen. But if I go, that's good for you. Aber wenn ich euch verlasse, ist das gut für euch. Because I will send you another. Weil ich euch einen anderen sende. And in verse 13, he will lead you into all truth. Und in Vers 13, er wird euch in alle Wahrheit leiten. This is the one we worship. Das ist den wir anbeten. This is the one who promised us his presence. Das ist der uns seine Gegenwart versprochen hat. Where two or three gather in my name, wo zwei I am there. Oder drei sich in meinem Namen versammeln, bin ich mitten unter ihnen. In chapter 18, Kapitel 18, he is the sovereign Lord. Er ist der souveräne Herr. He stands before Pilate. Er steht vor Pilatus. And he says to Pilate, und er sagt zu Pilatus, my kingdom is not of this world. Mein Königreich ist nicht von dieser Welt. If my kingdom was of this world, wenn mein Reich von dieser Welt wäre, then my servants would fight for me. Würden meine Knechte für mich kämpfen. But my kingdom is not of this world. Aber mein Königreich ist nicht von dieser Welt. The sovereign Lord. Der souveräne Herr. John 19. Johannes 19. The suffering Savior. Der leidende Retter. John 19 verse 1. Johannes 19 Vers 1. And they scourged him. Und sie schlugen ihn. We saw that in the movie The Passion. Wir haben das gesehen im Film Die Passion. How brutal. Wie brutal. And they made a crown of thorns and they stuck it on his head. Und sie machten eine Dornenkrone und steckten sie ihm auf den Kopf. And they crucified him. Und sie haben ihn gekreuzigt. And he cried out, I thirst. Und er schrie, mich dürstet. Then he looked down, he saw his mother. Dann blickte er nach unten und sah seine Mutter. And he saw John. Und sah Johannes. And he said, son, your mother. Und er sagte, Sohn, siehe deine Mutter. Mother, your son. Siehe dein Sohn. And then he cried out, it is finished. Und dann rief er aus, es ist vollbracht. And salvation was complete. Und die Errettung war vollkommen. And thank God for John chapter 20. Und Gott sei Dank für Johannes Kapitel 20. He is the risen Christ. Er ist der auferstandene Christus. Mary comes to the tomb. Maria kommt ans Grab. And there's two angels there. Da stehen zwei Engel. Probably look like good-looking men. Sie waren wahrscheinlich gut aussehende Männer. Dressed in white. Ganz weiß angezogen. If you've seen my if you know where they've buried him. Wenn ihr wisst, wo sie ihn begraben haben. Tell me where they've taken him. Sag's mir, wohin sie ihn genommen haben. And Jesus comes from behind. Und Jesus kommt hinten and hervor. She thinks it's the gardener. Und sie glaubt, er ist der Gärtner. And she says, please, if you've taken him. Und sie sagt, bitte, wenn du ihn weggenommen and hast. And he says those words. Und er sagt folgende Worte. Mary. Maria. She turns. Sie dreht sich um. She grabs him. Und umarmt ihn. And he says. Und er sagt, don't grab me. Fass mich nicht an. For I have not yet ascended to my Father. Denn ich bin noch nicht aufgefahren zu meinem Vater. But go and tell my brethren. Aber geh und sag meinen Brüdern. That I will be ascending to my Father. Dass ich zu meinem Vater gehe. And your Father. Und zu eurem Vater. And my God. Und zu meinem Gott. And to your God. Und zu eurem Gott. And finally John 21. Und dann schlussendlich Johannes 21. Peter and the disciples have seen the Lord. Petrus und die Jünger haben den Herrn gesehen. So much like us. So sehr wie wir. But things are never going to be the same again. Aber die Dinge werden nie wieder so sein, wie sie waren. Okay, okay, he's risen from the dead. Ja, ja, schon klar, er ist von den Toten auferstanden. I understand that. I'm happy. Ich freue mich. Can you see how happy I am? Kannst du sehen, wie sehr ich mich freue? What's the matter, Peter? Was ist mit dir los, Petrus? Look. Schau. I saw the miracles. Ich habe die Wunder gesehen. I was loved by the man. Ich wurde geliebt von diesem Mann. I cursed him 3 times. Dreimal habe ich ihn verleugnet. When he needed me the most, als er mich am meisten gebraucht hat, I betrayed him. Habe ich ihn hintergangen. I cursed him. Ich habe ihn verflucht. I said, I don't know the man. Ich habe gesagt, dass ich diesen Mann nicht kenne. Personally, ich persönlich, it's great that he's risen from the dead. Freue mich, dass er von den Toten auferstanden ist. But I don't know how to live with this. Aber mit dem kann ich nicht leben. You understand where I'm at? Verstehst du, wo ich mich befinde? I'm going fishing. Ich gehe fischen. And they went fishing. Dann gingen sie fischen. And they fished all night. Sie haben die ganze Nacht gefischt. But the Lord, aber der Herr, is the restorer of the repentant heart. Ist der, der das bußfertige Herz wiederherstellt. And there they are, they're fishing, they catch nothing. Da sind sie nun, sie fischen und fangen gar nichts. It's about morning. Es ist jetzt schon morgens. And there's someone on the shore. Jemand steht am Ufer. And he says, children. Und er sagt, Kinder. Children. Kinder. Throw the net on the right side. Werft das Netz rechts aus. What? Was? What did he say? Was hat er some guy says, throw it on the right side. Irgend so ein Typ sagt, wir sollen das Netz auswerfen. Was the fisherman? What is he? Hier sind die Fischer. Was weiß der schon? Just throw it on the right side, right? Dann schmeiß es halt rechts. Throw it on the right side. Gut, schmeiß es rechts. Throw it on the right side. Sie haben es rechts ausgeworfen. And they catch so much fish, the boats are about to sink. Und haben so viele Fische gefangen, dass das Boot fast am Sinken war. And John says it's the Lord. Und Johannes sagt, das ist der Herr. And Peter jumps in the water. Und Petrus springt ins Wasser. Swims to shore. Schwimmt ans Ufer. What he was looking for, the Lord had already had. Alles, wonach er suchte, hatte der Herr schon. Fish Fische cooked, schon gekocht. Breakfast served. Frühstück ist schon bereit. And as they're eating, und während sie essen, the Lord says to Peter, sagt der Herr zu Petrus, Peter, do you love me? Petrus, liebst du mich? Yes, Lord, I love you. Ja, Herr, ich liebe dich. Feed my sheep. Füttere, weide meine Lämmer. The Lord was restoring him. Der Herr hat ihn wiederhergestellt. He was going right for the pain. Er ist an den Punkt gegangen, wo es am meisten wehtut. Peter denied him 3 times. Petrus hat ihn 3 Mal verleugnet. And the Lord would go for those 3 wounds. Und diese 3 Wunden ist der Herr angegangen. Peter, do you love me? Petrus, liebst du mich? Lord, you know I love you. Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Take care of my lambs. Füttere meine Lämmer. Okay. Peter, one more question. Petrus, noch eine Frage. Ja. Yeah. Ja. Do you love me? Liebst du mich? Lord, you know all things. Herr, du weißt alle Dinge. You know that I love you. Du weißt, dass ich dich liebe. Feed my sheep. Weide meine Lämmer, meine Schafe. He restored Peter. Er hat Petrus wiederhergestellt. And this is the true nature of Jesus Christ. Und das ist das wahre Wesen Jesu Christi. But do we believe these things? Aber glauben wir diese Are Dinge? We focused on these things? Haben wir unseren Blick auf diese Dinge gerichtet? This is the testimony that has fallen. Das ist das Zeugnis, was zerstört worden This is the testimony that we want to rebuild. Das ist das Zeugnis, was wir wieder aufbauen wollen. And it's a great work. Und das ist ein großartiges Werk. But God is with us. Und Gott ist mit uns. And it's happening. Und es passiert schon. Not just here, nicht nur hier, but in other churches. Auch in anderen Gemeinden. From all different kinds of churches. In verschiedenen Gemeinden. And there's a Jesus march. Und es gibt einen Jesusmarsch. And there's a concert. Und es gibt ein Konzert. And there's a youth rally. Da gibt's eine Jugendveranstaltung. And the testimony. Und das Zeugnis. Is it returning? Ist dabei, wieder zurückzukehren. Let's love one another. Lasst uns einander lieben. Let's restore this. Lasst uns das wieder aufbauen. This seemingly impossible work. Dieses unscheinbar unmögliche Werk is not impossible. Ist nicht unmöglich. if we believe, wenn wir glauben, that the Lord wants to do it. Dass der Herr das machen will. So, with that, let's mit dem, close. Lasst uns abschließen. Father in heaven, Vater im Himmel, thank you tonight. Danke heute Abend. For Jesus Christ, your Son. Jesus Christus, deinen Sohn. We love you and praise you. Wir lieben dich und preisen dich. Bless these words to our hearts. Lass diese Worte ein Segen sein in unserem Herzen. Oh Lord, we want to rebuild your testimony. Herr Jesus, wir wollen dein Zeugnis wieder aufbauen. The walls of Jerusalem. Die Mauern von Jerusalem. The testimony of your kingdom. Das Zeugnis deines Königreiches. Thank you, Lord, tonight. Danke, Herr, heute Abend. Maybe there's somebody here tonight. Vielleicht ist jemand hier heute Abend. And you've never received Jesus Christ. Sie haben Jesus Christus nie angenommen. Pray with me tonight. Beten Sie mit mir heute Abend. Say, God in heaven, forgive me. Sagen Sie, Gott im Himmel, vergib mir. Cleanse me. Reinige mich. Restore me. Stell mich wieder her. Heal me. Mach mich wieder ganz und Open heile mich. Eyes. Öffne meine Augen. Fill me with the water of life. Füll mich mit dem Wasser des Lebens. Feed my hungry heart. Ernähre mein, fülle mein hungriges Herz. As the bread of life. Du bist das Brot des Lebens. Be my shepherd. Sei mein Hirte. I believe in you as the suffering Savior. Ich glaube an dich, dass du der leidende Erretter warst. As the risen Christ. Und der auferstandene Christus bist. I want to be born again. Ich möchte noch einmal geboren sein, wiedergeboren. Du bist das Lamm Gottes, der die Sünde der Welt wegnimmt. Say, God, forgive me. Sagen Sie, Gott, vergib mir. I put my faith in Jesus Christ tonight. Ich setze meinen Glauben auf Jesus Christus heute Abend. And if there's somebody here who wants to receive the Lord, und wenn jemand hier ist heute Abend, der Jesus Christus annehmen möchte, just lift your hands so we can pray for you. Dann heben Sie einfach die Hand, dass wir für Sie beten können. Is there one person? Gibt es eine Person? Tonight I put my faith in Jesus Christ. Heute Abend glaube ich an Jesus Christus. Is there one? Gibt es einen? Lift your hand to the Lord. Heben Sie die Hand vor dem Herrn. Say, God, receive me. Sagen Sie, Gott, nimm mich an. Forgive me. Vergib mir. And Father, we pray for the church. Und Vater, wir beten für die Gemeinde. Across the world. Auf der ganzen Welt. In Europe. In Europa. In Austria. In Österreich. In Vienna. In Wien. In the 10th district. Im 10. Bezirk. Right here at Lebgasse. Genau hier in der Lebgasse. Oh Lord, we want to be faithful. Herr, wir wollen treu sein. To believe. Zu glauben. In who you are. An alles, was du bist. We thank you tonight. Wir danken dir heute Abend. Help us to reestablish your testimony. Hilf uns, dein Zeugnis wieder zu festigen. As we love one another. Während wir einander lieben. In Jesus' name we pray. In Jesu Namen beten Amen. Wir. Amen. Amen. Amen.